Herzlich willkommen zu unserem Deep Dive. Heute tauchen wir ein in die deutsche digitale Landschaft. Ja, genau. Und zwar in die Trends, die gerade diskutiert werden. Genau. Social Media, Arbeitswelt, Podcasts, KI. Genau. Alles mit dabei. Und alles aus einer deutschen Perspektive. Genau. Wir haben hier eine ganz spannende Mischung aus Quellen, Blogbeiträge, Podcasts und sogar persönliche Geschichten. Und alles von deutschen Experten. Das heißt, wir bekommen einen ganz eigenen Blickwinkel auf diese Themen. Ja, absolut. Und ich kann schon mal verraten, es gibt einige Überraschungen. Ja, zum Beispiel, wussten Sie, dass es laut einer Berechnung 160 Jahre dauern würde, bis ein großes deutsches Berufsnetzwerk komplett leer läuft? Ja, diese Zahl hat mich auch echt verblüfft. Die Analyse von Oliver Gessner zum Netzwerk XANG. Genau, er hat ja seinen eigenen Netzwerkschwund als Grundlage genommen. Wahnsinn. Ja. Ja, aber was die Zahl so interessant macht, ist, dass sie uns zum Nachdenken anregt. Wie funktionieren Netzwerkeffekte? Wie gewinnen Plattformen neue Nutzer? Und welche Chancen haben regionale Netzwerke im Vergleich zu globalen Giganten? Genau, das sind ja Fragen, die uns alle betreffen, egal ob wir XING, LinkedIn oder andere Plattformen nutzen. Ja, absolut. Spannende Fragen, vor allem, weil ja viele von sowohl XING als auch LinkedIn nutzen. Richtig. Ist da überhaupt Platz für beide? Ja, gute Frage. Oder werden wir alle irgendwann auf einer Plattform landen? Das ist die große Frage. Nicht wahr. Aber bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, ja, würde ich vorschlagen, wir stellen Oliver Gessner erstmal kurz vor, für alle, die ihn nicht kennen. Ja, gerne. Machen wir das. Also Oliver Gessner ist, man kann schon sagen, so ein bisschen ein Urgestein der deutschen Digital-Szene. Ein Urgestein, ja. Er bloggt seit 25 Jahren und war einer der ersten Podcaster in Deutschland. Wow, seit 25 Jahren. Ja, genau. Also seine Expertise ist wirklich beeindruckend. Das kann man wohl sagen. Und er scheut sich auch nicht, kontroverse Themen anzusprechen. Das stimmt. Ja. Und ein Thema, mit dem er sich intensiv auseinandersetzt, ist künstliche Intelligenz. Ja. Gessner ist überzeugt, dass KI unsere Arbeitswelt massiv verändern wird. Absolut. Und in den Podcasts, die wir uns angeschaut haben für diesen Deep Dive. Genau. Gessners eigener Podcast, Work Smarter, Not Harder, Netzstimmen. Und einige andere wird deutlich, wie vielfältig KI bereits eingesetzt wird. Ja, absolut. Zum Beispiel im Sales Coaching. Genau. Da ging es ja darum, wie KI helfen kann, Kundendaten zu analysieren. Ja, und so den Verkaufsansatz zu personalisieren. Genau. Ja. René Höfinghoff hat da in einem Podcast von seinen Erfahrungen berichtet. Ja. Und was ich daran spannend fand, es geht nicht nur darum, dass KI irgendwelche Aufgaben übernimmt, sondern darum, wie sie uns Menschen unterstützen kann, besser zu werden in dem, was wir tun. Also quasi ein digitaler Coach. Sozusagen, ja. Das klingt vielversprechend, mhm. Aber KI wird ja auch in anderen Bereichen eingesetzt, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind. Stimmt. Zum Beispiel in der Rechtsbranche. Ah ja, okay. Andreas von Gunden, ein Experte für Urheberrecht, hat in einem Podcast die komplexen Fragen rund um KI-generierte Inhalte diskutiert. Ja, das ist ja ein Thema, das gerade für Kreative hochrelevant ist. Absolut. Wenn KI anfängt, Texte, Bilder oder Musik zu erschaffen, ja, stellt das unsere Vorstellungen von Urheberschaft und Kreativität komplett auf den Kopf. Und es wirft natürlich auch viele juristische Fragen auf. Klar. Wem gehören die Rechte an KI-generierten Inhalten? Wer haftet, wenn etwas schief geht? Das sind wichtige Punkte. Ja. Aber es gibt ja auch Beispiele dafür, wie KI genutzt werden kann, um bürokratische Prozesse zu vereinfachen. Ja, in einem Podcast hat Segeltauer darüber gesprochen, wie KI-Assistenten die Erstellung von Dokumentationen im Bereich Arbeitssicherheit vereinfachen können. Aha, okay. Das klingt vielleicht erstmal trocken, aber ja, stellen Sie sich vor, wie viel Zeit und Nerven man damit sparen kann. Stimmt. Gerade in Bereichen, in denen es um Sicherheit geht, kann KI dafür sorgen, dass alles korrekt und lückenlos dokumentiert ist. Genau. Aber ich habe gehört, dass KI auch im Bereich Podcasting immer wichtiger wird. Ja, tatsächlich. Thorsten Ising, ein Podcast-Produzent, hat erzählt, wie er KI für verschiedene Aufgaben einsetzt. Aha. Zum Beispiel für die Transcription von Interviews, die Erstellung von Shownotes und sogar für Social-Media-Posts. Das klingt ja fast so, als könnte KI uns Podcaster bald ersetzen. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber im Ernst, es ist faszinierend zu sehen, wie diese Technologie in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug hält. Und es ist wichtig, dass wir uns mit den Möglichkeiten und Herausforderungen von KI auseinandersetzen. Absolut. Mhm. Aber neben all den technischen Innovationen dürfen wir nicht vergessen, dass die digitale Welt auch von menschlichen Geschichten geprägt ist. Ja, das stimmt. Und da habe ich eine ganz besondere Geschichte entdeckt, die mich wirklich berührt hat. Oh ja, die Geschichte aus dem Podcast Netzstimmen. Genau. Die fand ich auch unglaublich bewegend. Ein Vater erzählt darin, wie er KI-Tools genutzt hat, um seinen Sohn aus Afghanistan zu adoptieren und die komplexe Bürokratie zu bewältigen. Ja, unglaublich. Diese Geschichte zeigt eindrucksvoll, ja, wie digitale Tools nicht nur unser Berufsleben, sondern auch unser persönliches Leben tiefgreifend beeinflussen können. Absolut, ja. Und sie macht deutlich, dass wir bei aller Diskussion über KI und Digitalisierung niemals den menschlichen Aspekt aus den Augen verlieren dürfen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ja, okay. Und uns die Frage stellen. Wie hat sich denn die Art und Weise, wie wir über diese Themen sprechen und sie konsumieren, verändert? Denken Sie mal an Oliver Gessner. Er bloggt seit 25 Jahren und hat schon 2006 seine ersten Audiobeiträge veröffentlicht. 2006? Ja, in der absoluten Frühphase des Podcastings. Und echter Pionier. Ja, und heute ist sein Podcast Work Smarter, Not Harder, in dem er sich ja oft mit KI-Anwendungen beschäftigt, aktueller denn nie. Absolut. Und was ich an Gessners Geschichte so spannend finde, ist, dass sie uns vor Augen führt, wie sich das Podcasting selbst in den letzten Jahren gewandelt hat. Angefangen hat es ja als Nischenmedium für Tech-Enthusiasten. Ja. Heute ist Podcasting Mainstream. Und KI spielt dabei eine immer größere Rolle, nicht wahr? Ich denke da an die ganzen Tools für die Audiobearbeitung, Transkription und sogar für die Erstellung von Shownotes. Stimmt. KI verändert die Art und Weise, wie Podcasts produziert und konsumiert werden. Denken Sie nur mal an die personalisierten Empfehlungen, die Ihnen von Podcast-Apps vorgeschlagen werden. Dahinter steckt ja auch ausgeklügelte KI. Ja, genau. Manchmal frage ich mich, ob die Algorithmen mich besser kennen als ich selbst. Ja. Aber Spaß beiseite. Haben Sie eigentlich Lieblingspodcasts, die Sie schon lange begleiten? Podcasts, die Sie vielleicht sogar auf Ihrem eigenen digitalen Weg inspiriert haben? Oh ja, da gibt es einige. Aber bevor ich in Nostalgie schwelge, sollten wir vielleicht nochmal auf die Kernaussage unseres Deep Dives zurückkommen. Gerne. Mir ist aufgefallen, dass in fast allen Quellen, die wir uns angeschaut haben, immer wieder ein bestimmter Punkt betont wird. Es geht nicht nur um die Technologie selbst, sondern darum, wie wir sie nutzen. Genau. KI, digitale Tools, Social Media, das sind alles Werkzeuge und wie bei jedem Werkzeug kommt es darauf an, es richtig einzusetzen. In einem Podcast hat Oliver Gerstner zum Beispiel betont, wie wichtig es ist, den Unterschied zwischen dem Internet und dem World Wide Web zu verstehen. Er meint, dass viele Journalisten diese Begriffe fälschlicherweise synonym verwenden. Das ist ein interessanter Punkt. Ich muss gestehen, mir war der Unterschied bis vor kurzem auch nicht so ganz klar. Gassner erklärt es so. Das Internet ist die technische Infrastruktur, die all die verschiedenen Dienste wie E-Mail-Webseiten, Dateitransfer und so weiter ermöglicht. Das World Wide Web hingegen ist nur einer von vielen Diensten, die auf dieser Infrastruktur basieren. Es ist im Wesentlichen ein System von verlinkten Dokumenten, die über das Internet zugänglich sind. Aha. Also quasi die Spitze des Eisbergs. Das Internet ist der riesige Eisberg unter Wasser und das Web ist nur der kleine Teil, den wir sehen. Genau. Und Gassner argumentiert, dass Journalisten, die diesen Unterschied verstehen, viel kompetenter wirken. Denn es zeige, dass sie die Komplexität des Internets wirklich begreifen. Das leuchtet ein. Es ist ja oft so, je mehr man über ein Thema weiß, desto besser kann man das einordnen und erklären. Und das gilt nicht nur für Journalisten, sondern für uns alle. In einer Welt, die immer digitaler wird, ist es wichtig, dass wir die Grundlagen verstehen. Absolut. Und wir sollten uns immer wieder die Frage stellen, wie können wir die neuen Technologien nutzen, um unser Leben und unsere Arbeit zu verbessern? Und dabei dürfen wir natürlich auch die ethischen Aspekte nicht vergessen. Stimmt. KI-Algorithmen, Big Data. Das alles sind mächtige Werkzeuge, die sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden können. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass die Technologie im Dienste der Menschen steht. Und nicht umgekehrt. Das ist ein wichtiger Punkt. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir die Technologie verstehen, sondern auch darum, wie wir sie gestalten wollen. Ja, genau. Welche Werte sollen dabei eine Rolle spielen? Welche Grenzen wollen wir setzen? Genau. Das sind Fragen, die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Ja. Und ich finde es bemerkenswert, wie viele deutsche Experten sich aktiv an dieser Debatte beteiligen. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt ein starkes Bewusstsein dafür, dass die Digitalisierung nicht nur eine technische Entwicklung ist, sondern auch eine gesellschaftliche. Und dass wir sie aktiv mitgestalten können und müssen. Denn letztendlich geht es ja um unsere Zukunft. Absolut. Und ich finde es spannend zu sehen, wie sich die deutsche digitale Landschaft entwickelt. Von etablierten Netzwerken wie XAI bis hin zu neuen Anwendungen von KI in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, Deutschland steht mitten in der digitalen Transformation. Und es ist beeindruckend, wie viele Menschen und Unternehmen diese Transformation aktiv vorantreiben. Und dabei immer wieder der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja. Das hat mich wirklich beeindruckt. Ja, das fand ich auch wichtig. Denn bei aller Begeisterung für die neuen Technologien dürfen wir nicht vergessen, dass es letztendlich um uns Menschen geht. Und die Frage, wie können wir die digitale Welt so gestalten, dass sie uns allen nützt? Ich denke, das ist ein guter Schlussgedanke für unseren Deep Dive. Ja, absolut. Lassen Sie uns die digitale Transformation aktiv mitgestalten und dabei immer den Menschen im Blick behalten. Vielen Dank, dass Sie heute mit uns auf diese spannende Reise durch die deutsche digitale Landschaft gegangen sind. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten einige interessante Einblicke gewinnen und vielleicht sogar die ein oder andere Inspiration für Ihren eigenen digitalen Weg mitnehmen. Bis zum nächsten Mal.